Ja, der Girard war vorhin schon mal da. Also, oh ja. Ach, der Hatti. Da war noch jemand. Ja, reinste Körperbeherrschung, jeder andere hat gekotzt. So, Maus sitzt. Oh, macht jetzt Geräusche hier. Es macht Geräusche. Bin ich gut zu hören? Prima. Richtig. Ja, prima. Super, alles klar. Ich habe heute das Billy-Setup, aber ich habe einen Rechner, der garantiert nicht abstürzt. Ist da Windows drauf? Nee. Nee, da ist Linux drauf. Ah, ja, dann muss das ja klappen. Da muss das klappen, ja, ja. Studio Link ist gestern immer abgeraucht. Der ist abgeraucht, ja. Ehrlich? Ich weiß nicht warum, ich habe da ein neues Setup gebaut, da hatte ich das Soundboard auch mit drin. Und dann haben wir aufgenommen und irgendwie hat der alle Nase lang die Augen zugekniffen. Dann haben wir auf Teamspeak aufgenommen, den Rest. Das war auch gut über eine Stunde, da ist überhaupt nichts und auch mit Schneiden und allem Pipapo, das ist ja durchgelaufen, bis heute läuft immer noch unten. Ohne Probleme. Also irgendwas passt da noch nicht scheinbar auf Windows ganz, wenn du. Das war Face of Death jetzt, oder wie? Ja, ja, das war die Harakiri-Folge. Also da sind nicht nur Kinder zerstückelt worden, sondern die ganze Folge auch mal direkt. Aber wir haben es flicken können. Ich habe das ja heute schon gehört, ne? Ich bin ja nicht nur gestern Bahn gefahren, ich bin ja sogar heute Bahn gefahren. Jawohl. Ja? Hast du den Brief gelesen? Ich würde einen Teufel tun, nach dem, was ihr erzählt habt. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Ich habe so viele Kaputte in der Bahn gesehen, weißt du, dass ich glaube, dass es vielleicht noch schlimmer werden kann. Und deswegen will ich das nicht lesen, glaube ich. Hast du in jedem zweiten Albert Fish gesehen heute auf der Bahnfahrt? Naja, es ging nochmal mit dem, ich nahm mir etwas Baumwolltuch und nein, not. Nein, bitte nicht. Der Typ ist echt heiß drauf gewesen, meine Güte. Ja, na gut, mal traurig, irgendwie auch traurig, finde ich immer. Also so Leute, die Vorgeschichten, wenn du dann guckst, ne? Der hat fast keine andere Chance gehabt. Ja, das sehe ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also eine Chance hat, glaube ich, jeder auch, jeder hat eine Chance, was draus zu machen aus sich. So. Das ist richtig, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch mal einen wunderschönen guten Abend sagen, der Martin heißt der, ne? Der heißt Martin, moin. Der Martin mag es nämlich ganz gerne, hat er gerade gesagt, dass er begrüßt wird auf dem Raucherbalkon. Hallo Martin vom Metacast. Oh, danke schön, Hatti. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, und dann haben wir aus dem Podcast-Versuchslabor mitten in der Küche den Klaus. Ja, servus, halli, hallo und der Moderator des heutigen Abends, die Rampensau vom Raucherbalkon, Ladies and Gentlemen, der Hatti. Ich muss moderieren, um Gottes Willen. Ja, ich bekam eine Nachricht vorhin auf via Telegram, weil irgendwie, ich habe es bei Twitter gelesen, es poppte heute irgendwas auf mit Soundcloud. Was war da? Bei 4000 Hertz, die hosten auf Soundcloud. Oder war das einfach nur ein Tweet, belanglos? Weißt du, Martin, hast du den gelesen? Ja, ich habe den gelesen während meiner Bahnfahrt heute. Die zweite in diesem Jahr. Und ja, ich habe das gesehen und habe gedacht, na ja, kann ja alles nicht so schlimm sein und so. Und bin dann in meinen Browser gegangen, habe meine oder die Metacast-Seite aufgemacht, habe mal so ein Reload gemacht und wir haben da ja den Player von Soundcloud bei uns auf der Seite für jede Folge mit drauf. So, dass man auf der Seite auch die Folge abspielen kann. Und jetzt prangt da ein großer orangener Balken, also Banner, naja, Banner, vielleicht Button drauf, Play on Soundcloud und darunter steht dann so ziemlich versteckt eigentlich oder im Browser abspielen. Übersetze ich jetzt mal so frei. Ja, und das ist jetzt wohl das neue Design des Players von Soundcloud auf mobilen Endgeräten. Ich habe das nochmal gecheckt, eben auch auf dem iPad, da wird das auch so angezeigt. Okay, ihr hostet also auch auf Soundcloud. Genau, wir hosten auch auf Soundcloud, genauso wie 4000 Hertz, genau. Und nun habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie schlimm das eigentlich ist. Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass das gar nicht so schlimm ist. Ich habe von 4000 Hertz heute, habe ich noch gelesen, so okay, Soundcloud, das war's jetzt. Wir geben demnächst bekannt, wohin wir jetzt gehen. Und da habe ich gedacht, so na, also das geht ja jetzt alles ein bisschen schnell, nun wollen wir erstmal ruhig bleiben und mal gucken. Ja, und ich bin nicht einmal aufgeregt gewesen, aber ich finde es schon interessant, dass man erstens ganz schnell schreit. Das tut man ja wohl anscheinend gerne, dass alles scheiße ist. Und ja, und jetzt habe ich mir mal unsere Zahlen so ein bisschen angeguckt vorhin und mal so geguckt, wie viele Leute gehen eigentlich über den Player bei uns auf unserer Webseite jetzt, hören unsere Sendung. Wenig. Und was meint ihr, wie viel das wohl sein könnten, sagen wir in Prozenten? 2. Ja, unter 5, hätte ich gesagt. In welcher Zeiteinheit denkt ihr da? Also von einer bis zur nächsten Folge. Also eine Woche bei uns dann, ne? Ach ja, genau, einmal die Woche, ja. In einer Woche. Ja gut, es sind 8. Okay. Ja. Und wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem, was wir sonst für Hörer haben, für Hörerzahlen, dann ist das einfach mal gar nichts. So, und da frage ich mich schon, muss ich mich jetzt aufregen oder nicht? Und ich glaube nicht. Ich habe mal meine Frau hier eben mal neben mir gehabt und die mal interviewt, was sie so meint. Ich meine, sie hört uns als Podcast, okay, ab und zu mal. Und sie einfach mal gefragt, so wie findest du das? Und wie ist dein Eindruck, dass da jetzt dieses Ding drauf ist? Und ja, was sind deine Reaktionen? Weil ich sag mal, sie ist weit weg von Technik-Nerd und das musst du ja so machen und so. Wir sind ja alle in so einer Bubble, wo wir sagen so, ja, also wir machen einen Podcast und das muss ja jetzt alles so und das kannst du auch noch anbieten und ja. Wie sah es denn vorher aus? Ich meine, ich habe es nie gesehen, ich war wohl schon mal auf eurer Seite, aber ich bin halt kein Mensch, der das auf der Seite hört. Ich bin halt ein Mensch, der es halt auf dem Endgerät hört oder bei meinem Rechner. Also ich habe Downcast und ich habe Downcast als App auf meinem iPhone und ich habe auch Downcast als App auf dem Mac drauf und das. Ich kann dir sagen, wie es vorher aussah. Und zwar hast du jetzt ein mobiles Endgerät irgendwie in der Hand? Nee, leider nein. Das ist gerade beim Laden. Also es ist einfach so, dass du, wenn du auf der Seite bist, dann hast du so einen orangen Button. Da steht jetzt drauf Play in SoundCloud und darunter Play on Website. So. Und wenn du sagst Play on Website, dann sieht alles wieder so aus wie vorher und dann geht der Player auch los. Alles ist normal und that's it. Und ich denke, das, was SoundCloud möchte, ist eben, dass sie möglichst viele Installationen von ihrer App haben. Das ist so das, was ich mir jetzt vorstellen kann. Deswegen machen sie das so prominent. Okay, und das heißt also jetzt 4000 Hertz hat einfach gesagt, sie möchten das halt einfach nicht und wollen dann einfach wechseln. Also ihr nutzt ja SoundCloud und ich weiß nicht, ihr habt ja eure Seite, habt ihr ja auch irgendwo gehostet bei irgendeinem Anbieter, ist das richtig? Ja, das machen wir selber. Da haben wir jetzt keinen Server für, weil, wie gesagt, also auch Zugriffe auf die Webseite finde ich jetzt nicht, dass mich das jetzt umhaut. Also das meiste kommt irgendwie aus Asien oder sonst woher, aber nicht von Leuten, die, wo wir deren Interesse geweckt haben oder so und die jetzt auf die Webseite gehen, um sich Infos über uns zu holen. Also das meiste geht eigentlich ja über Abos, ne, über iTunes, würde ich sagen. Na, was mich halt wundert, dass ihr eure Sachen, ihr legt die ja auch auf SoundCloud ab, was mich halt wundert, wenn ihr eigene ja irgendwie Webspace angemietet habt, warum macht ihr das halt nicht so, wie viele es auch machen über ein und speichert die bei euch auf dem Webspace, also so wie ich zum Beispiel mit meinen Hörspitzen mache oder so oder mit dem anderen Podcast. Habt ihr so wenig Speicher oder hat das einen Grund? Ja, also erstens müsste ich dann ein anderes Paket kaufen, beziehungsweise vielleicht auch einen Server anbieten und dann müsste ich mich da auch, würde ich sagen, mehr drum kümmern. So ist das einfach nur der Text und der eingebettete Player und die Kiste läuft. Ja. Und da habe ich einfach keine Probleme mit, sag ich mal so. Und das funktioniert kostet das, einfach. Kostet das was? Was, SoundCloud? Ja. Wir bezahlen, was sind das, rund 100 Euro im Jahr und das ist es und dann viel Spaß beim Upload, also so viel du willst ungefähr. Okay, da fährst du aber mit einem normalen Webspace besser. Ja, mit dem Webspace schon, aber mit dem Server schon nicht mehr. Aber ganz normaler Webspace, der reicht doch eigentlich aus, denke ich mal. Ja, das macht bestimmt sein, aber man weiß ja auch nicht, was mal passieren kann. Es kann ja irgendwann mal total durchpeitschen und die Leute klicken da drauf wie blöde. Also man weiß das ja nicht. Und ich finde jetzt 100 Euro finde ich jetzt aber auch kein Problem für sowas. Ich will ja nur, dass die meine Files da hosten, weißt du? Und dann ist ja einfach das Programm sorglos. Und das funktioniert eigentlich sehr gut so. Also, um jetzt mal Klaus ins Boot zu holen. Klaus ist ja so die kleine Versuchsmaus bei den Podcastern und probiert ja alles aus. Er hat jetzt sein neues Handy ausprobiert. Was er im Podcast ja nicht gesagt hat, das hat er nämlich dem Karl weggenommen. Ich weiß das aber. Das hat er nämlich nicht gesagt. Das finde ich nicht nett. Das wollte ich nur mal so erwähnen. Du hast nicht gesagt, erst schenkst es ihm, damit er eins hat, und dann nimmst du ihm was weg. Das fand ich nicht nett. Dafür sind Praktikanten da. Da muss er mit um. Ja, aber du bist ja, also, hast ja alles ausprobiert und bist ja relativ schnell bei Archive.org gelandet, mittlerweile Raucherbalkon Archive.org, dein Versuchslabor bei Archive.org und auch unser Face of Death, und da haben wir keine Probleme, außer, ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Wochen schrien alle mal irgendwie, da war Archive.org, unvorstellbar, war mal kurz offline. Eine Frechheit, das wäre natürlich nie passiert, wenn du nicht auf einer Plattform gewesen wärst. Nee, das kann mit Soundcloud genauso passieren. Ja, nein, ich frotzel jetzt gerade, weil meistens wird ja dann gesagt, ja, weil du bei Soundcloud bist oder bei einem anderen, und das ist ja, wie soll man sagen, ein Portal. Deswegen, das wäre dir zu Hause nicht passiert, also mit deinem eigenen Hosting. Na so. Klar, ich krieg eine E-Mail manchmal, von 2 bis 3 Uhr ist eine halbe Stunde ihre Seite nicht erreichbar. Das kann doch gar nicht sein, sowas passiert doch nicht. Na klar, war sowas von. Aber Klaus, Archive.org, erzähl. Ja, Archive.org ist ja bekannt, ist ja die haben sich ja zum Ziel gesetzt, das Internet zu archivieren, und da kannst du dir einen Account klicken und kannst an eigenen Dateien hochladen, so viel du magst und so lang du magst. Und ja, das ist ja diese Preiswertlösung. Also ich wollte was zum Kostet Thema, was? Nein, das kostet nichts. Kostet gar nichts. Und seit wann gibt's das? Schon immer. Gibt's schon immer. Ja, das war dieses Webarchiv, ne? Schon immer. Ja. Genau, das ist das Webarchiv. Da klickst du dir einen Account und dann lädst du deine Files hoch und dann kriegst du diesen Link auf das File, und das kannst du dann in so einem Standard WordPress, ich habe ja auch als WordPress diese kostenlose Lösung, die du dir da umsonst klicken kannst, und dann machst du da Datei einfügen als URL, und dann macht er dir diesen kleinen Player, den kennt ihr alle, das ist halt einfach nur so ein schwarzer Balken, der ist jetzt nicht hübsch und nix, da ist ein Play-Button vorne und ein Lautstärkeregler dran. Mehr ist es nicht, und dann kann man da auf der Website das Ding anhören. Zum Soundcloud, ich verstehe, warum Leute zu Soundcloud gehen. Ich habe auch einen Account bei Soundcloud gehabt am Anfang, wo ich rumprobiert habe, weil ich nämlich den Player relativ geil finde. Also wenn du den auf der Page drauf hast. Der schaut gut aus. Ich glaube, da sind jede Menge Features, auch mit dem Sharing und das ganze Zeug ist, glaube ich, alles mit drin. Verbessere mich, wenn das nicht so ist, aber du kannst gleich. Ich nicke. Ja, du kannst gleich einen Tweet raushauen oder auf Facebook oder irgendwas. Und vor allem kannst du, wenn du in der Soundcloud-App hörst, die habe ich auch auf dem Handy, es gibt Podcasts, die ich direkt auf Soundcloud auch höre, weil die einfach keinen Feed haben, weil sie das noch nicht so ganz begriffen haben, wie man den Feed auf Soundcloud sich da zusammenklöppelt. Oh, in den Einstellungen. Ja, ich habe das schon mehrfach vertwittert an Leute, auch per DM. Bei den meisten hat es dann auch geklappt. Aber da musst du irgendwie unter Content irgendwas, und dann kannst du den RSS-Feed, und dann musst du ihm sagen, welche Folgen da rein sollen und welche nicht. Langer Rede, kurzer Sinn. Der Player ist halt cool, und du kannst, wenn du auf der App im Telefon hörst, kannst du auf die Minute genau einen Kommentar schreiben. Das finde ich natürlich total super bei einem Podcast. Also pass auf, ich habe die Hörspitzen am Start, und der Hatti erzählt irgendwie einen lustigen Witz über einen Elefant, der in die Sauna kommt und fragt die Jungs, die da sitzen, wie damit wollt ihr essen? Und dann kann ich genau... Da kann ich genau an der Stelle, kann ich da reinpömpeln, drücke ich drauf und schreibe genau auf die Sekunde genau einen Kommentar dazu und sage, ey, ich kenne auch einen guten Witz und schreibe den da rein. Ja, genau, das geht. Und das war was, das hat mich anfangs wirklich fasziniert an dieser Soundcloud-Lösung. Es ist natürlich ein bisschen so eine Insellösung auch. Also es gibt viele Leute, die halt wirklich da vor sich hinwerkeln. Also wer da mal Zeit hat, mal am Wochenende, sag ich mal, wenn die Frau gerade mit den Kindern shoppen ist oder irgendwas, sich da mal rumzutreiben. Es gibt ganz tolle Podcasts auf Soundcloud. Die findest du in keinem anderen Verzeichnis. Die natürlich haben auch keinen RSS-Feed und nix. Die musst du einfach da hören. Ich muss dazu sagen, also das Kommentarproblem haben wir Podcaster irgendwie alle. Wir betteln nach Kommentare, wir betteln nach Rezensionen. Das finde ich natürlich ziemlich cool. Das erwähnt aber nie einer. Verstehst du? Ja, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube zu wissen, es gibt oder die meisten Podcatcher können diese Kommentarfunktion ja nicht, aber es gibt, meine ich, ich habe die schon mal drauf gehabt, es gibt eine Podcatcher-App, die heißt Podcat, meine ich. Und da sollte dieses Feature mal eingebaut werden. Ich weiß nicht, ob es dieses Feature mittlerweile gibt. Ich höre von der App nichts mehr. Ich habe sie runtergeschmissen von meinem iPhone wieder. Ich fand sie von der Bedienung, vom Design super, aber sie ist einfach so oft abgeschmiert. Ich habe auf Play gedrückt und bups, sie ist ausgestiegen. Aber da war nämlich genau auch mal davon die Rede, dass man gesagt hat, okay, ich höre jetzt irgendwas und bla bla bla im Auto und kann dann sofort einen Kommentar schreiben, weil ich das jetzt einfach cool finde, wegen mir mit dem Elefanten in der Sauna. Ja, das ist natürlich bei Soundcloud sehr nett, aber ich finde halt 100 Euro finde ich halt einfach too much. Das ist mir zu viel. Ehrlich? Ja, im Jahr. Im Jahr, ne? Nicht im Monat. Im Jahr, ja. Ich zahle im Jahr 50 Euro und hoste das bei einem Anbieter und habe ich habe alles genauso. Ich meine. Und Traffic und so? Wie sieht's damit aus? Unlimited habe ich vorher gesucht. Ich kann wegen mir im Monat 500 Terabyte Traffic haben. Werde ich nie kriegen, aber überhaupt kein Problem. Gibt's ganz viele Anbieter. Kannst sagen Traffic so viel wie du möchtest. Bla bla bla. Und ich habe 10 Gigabyte und jederzeit aufstockbar. Das kostet mich dann irgendwie 5 Euro mehr oder was weiß ich oder so. Aber 10 Gigabyte, bis ich da hinkomme mit meinen Hörspitzen, da komprimiere ich dann wahrscheinlich die ersten Folge dann auf 64 Kilobit runter. Dann habe ich erstmal wieder die nächsten 20 Folgen Platz. Also und deswegen finde ich 100 Euro finde ich ganz schön viel. Also dafür, ja, jetzt, dass das nichts Besonderes ist. Ja, pass auf, jetzt lass uns mal nicht über Geld reden, sondern lass uns erstmal nur über die Features reden, weil das ist auch, was viele, glaube ich, auch nicht wissen. Und der Martin kann mich gerne dann verbessern. Soundcloud hat ein sehr großes Kontingent an Auswertungsmöglichkeiten, wer wann was hört. Ist das richtig? Die Statistiken sind relativ gut. Die sind okay, sage ich mal. Wann hört, würde ich jetzt nicht bejahen. Ja, das aber ist also meine ich kann hier gerade mal raufgucken. Ja. Ja. Und dann kann ich dir sagen, most played tracks, ja. Also ich kann sagen, über einen gewissen Zeitraum, den ich eingrenzen kann, wie ich möchte, welche Titel sind am meisten gespielt worden. Ich kann die Countries angucken. Ich kann die Cities angucken. Ich kann gucken, welche Soundcloud-User, also die angemeldet sind mit Account, uns gehört haben und wie viele Sendungen oder Dateien oder ja, wie auch immer, Aufrufe sie gemacht haben. Ja, genau. Ich kann sagen, von welcher Webseite wer kam. Ich kann sagen oder sehen, was hier über RSS-Feeds rausging oder über andere Player. Zum Beispiel auch Twitter Audio Cards und so. Da kriege ich Sachen rüber. Ich sehe Plex hier, DuckDuckGo. Und ja, das ist schon sehr viel mehr als. Und ich habe hier noch die Aufschlüsselung Pocket Cast, iPhone, Overcast, Stage Fright, iTunes, Dogcatcher, Castro, Instacast, Stitcher, Podkicker. Ja. Also was. Das sehe ich hier schon, auch noch alles. Eine ganze Leute. Ist schon sehr, sehr viel mehr als, sag ich mal, die meisten Podcaster, die ich kenne, über ihren Podcast wissen. Allein wenn du sagst, du kannst sehen, RSS-Feed heißt, du hast eine ungefähre Ahnung, wer euren Podcast abonniert hat, weil RSS-Feed ist meistens ein Abo, was läuft über irgendeinen Podcatcher und du kannst sehen, über welchen abgerufen wird und die Stitcher-App, das ist ja auch noch ein ganz neues oder relativ neues Thema in der Podcast-Szene. Das ist ja dieses Thema, ich melde meinen Podcast bei Deezer an und habe von da aus ja auch Zugriffe über die Deezer-Homepage. Ja. Die haben ja das Stitcher gekauft als Plugin. Und darüber wird mein Podcast abgerufen und auch selbst das sehe ich in Soundcloud. Ja, ja, das sehe ich, ja. Das meinte ich mit, das ist von den Auswertemöglichkeiten her, ist das natürlich großartig. Und ich habe das damals auch so verstanden, die 4000 Hertz haben damals gesagt, wir möchten das über Soundcloud hosten, weil wir die Daten haben, über die Zugriffe, weil wir damit hoffen, nach außen gehen zu können, um die ganze Sache auch zu verkaufen, weil das Ding ist, dass du mit dieser Auswertung, die kannst du selber als Produzent nicht manipulieren. Hast du das in deinem, wo auch immer, eigenen Hosting? Ja, mein Gott, ey, dann gehe ich einmal in die Datenbank und schreibe da 20 Millionen rein und dann sage ich, huahaha. Genau. Und dadurch sind das belastbare Zahlen. Das heißt, ja, genau. Das sind Zahlen, mit denen du Geld machen kannst. Genau, wenn ich mit dieser Statistik gehe ich jetzt mit dem Raucherbalkon zur Augustinerbrauerei hier in München und sage, schau mal, wir haben hier 5 Leute, die uns regelmäßig hören und wir hätten gerne für alle 5 einmal im Monat einen Kasten Bier umsonst. Wollt ihr uns sponsern? Ja. Ne, das kann ich machen. Und das ist natürlich ein Ding, wo ich sage, wenn du in die Richtung gehen willst und sag, es könnte mehr werden wie nur ein Hobbyprojekt am Ende, dann bist du bei Soundcloud gut aufgehoben. Und wenn ich das kurz zusammenfassen darf, wenn ich es richtig verstanden habe, das Einzige, was momentan nicht funktioniert, ist, dass ich auf einem Handtelefon, wenn ich unterwegs bin, auf einer Website den Player nicht anwählen kann. Das heißt, ich muss mir die kostenlose App von Soundcloud runterladen und kann ihn dann aber wieder hören, oder? Das ist doch das Einzige, was nicht geht im Moment, oder? Nee, das stimmt gar nicht, weil unter dem Spiel ist im Soundcloud ab. Also in der App kannst du sagen, spiel es bitte auf der Webseite und dann ist das Ding auch weg und dann hast du den normalen Player wieder. Also es ist gar nicht so schlimm. Das Ding ist nur, dass es sehr prominent ist. Ne? Also es ist schon ein ziemlich oranger Balken drüber. Also schön ist auch wirklich anders. Ist so ein bisschen in your face. Aber wenn ich mir, wie gesagt, die Zahlen angucke von den Zugriffen hier, von den Plays, die auf der Webseite passieren, ist das echt mal vernachlässigungswürdig. Also, würde ich mal so sehen. Also das ist im Promillebereich. Vor allem auf der mobilen Website, weil ich bin jetzt gerade auf eure Homepage mal gesurft. Ich kann ja hier über meinen Webbrowser ohne Probleme, kriege ich auch keine Meldung und nichts. Nö, da ist es nicht. Da läuft gut, man weiß jetzt nicht, wie lange nicht, ne? Aber gut, das ist. Ich bring's jetzt nicht um. Den stellen die nicht ein, weil dann wissen sie selber, dann sind die Leute weg. Die Leute in ihre App bekommen auf den mobilen Geräten. Das denke ich jetzt mal. Durchaus. Das ist ja was zur Zeit. Ich glaube, das ist eine Reaktion auf diese Spotify-Geschichte, weil Spotify sagt, ihr könnt bei uns Podcasts hören, ihr müsst aber die App installieren. Und dann, ich kann mir das vorstellen, ne? Dann haben ja die Chefs bei Soundcloud gesessen. Oh, da müssen wir auch was machen. Wir müssen irgendwie Leute auf unsere App kriegen, dass wir die Daten kriegen. Da haben wir mehr User und dann, ne, jeder User zählt, Daten kannst du verkaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so in so einer tollen Besprechung, die du halt in diesem Business-Umfeld hast, dann irgend so ein schlauer Geist sich da halt einfallen lassen. Aber ist ja legitim, kann man ja ausprobieren, ist ja überhaupt kein Thema. Was mich mal interessieren würde, wäre, wo ist denn der Unterschied zwischen diesen 100 Euro Bezahl-Dingsi gegenüber einer kostenlosen Variante? Du kannst nicht so viel hochladen, das bedeutet, du kannst da, glaube ich, jetzt leg mich nicht fest, nur eine gewisse Anzahl, ich sage jetzt mal 12 Tracks oder so hochladen. Ah. Okay. Und jetzt habe ich Open End und Open Leng, also das ist egal. Also ich kann eine 5 Gigabyte Datei hochladen und dann dauert das eben länger beim Rendern nachher und beim Machen und beim Tun, aber irgendwann ist die auch da, ne? Ja, ja. Also der Free Account ist halt limitiert, du hast halt den vollen Funktionsumfang, das Ding funktioniert super, aber du hast, glaube ich, wie der Martin schon richtig sagt, ich glaube, ich habe es mal ausprobiert mit 3-4 Stunden oder was, dann ist das Ding eigentlich zu. Und dann, gut, dann kannst du natürlich hergehen, kannst sagen, dann lösche ich die erste Folge und mach dann die neue oben drauf und arbeite damit. Aber das ist ja das gängige Paket. Du hast dann einen Content an Stunden, die du hochladen kannst? Genau, aber nicht monatlich, sondern einmal fix. Das heißt also, wenn ich 12 Stunden oder was weiß ich voll habe, dann ist Ende. Genau, dann musst du unten, dann musst du, sag ich mal, dann musst du Folge 1 löschen, damit du Folge 5 oben draufkleben kannst. Ja, ja, also für Podcasts ist das nix. Das sag ich mal so. Das ist ja das. Das ist ja dasselbe Modell. Ja, ich finde diese 100 Euro nach wie vor einfach viel zu teuer, weil das ist der Wahnsinn. Ja, aber dieses Modell von den Free Accounts ist gängig. Ich habe ja Soundcloud als erstes ausprobiert, dann war ich bei Podbean, der Free Account. Die machen das genauso. Ne? Da hast du auch einmal ein Kontingent von was weiß ich, sage ich jetzt mal 60 MB oder was. Wenn das voll ist, ist voll, dann musst du dazu kaufen. Und alles andere, wenn du kein Geld ausgeben willst und willst hosten und suchst was nichts kostet, da bin ich dann halt auf die Idee gekommen mit dem Archive.org, getriggert durch einen Podcast, ich glaube, den wenige Leute kennen, das ist die Leso-Stunde. Das ist so ein nettes Pärchen aus Köln, die machen Folgendes. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese esoterischen Bücher hier, was weiß ich, Klopf dich frei oder befreit aus der Krise oder Einhornstaub und dein Leben geht besser oder irgendwas. Da gibt's einen riesen Nein, erzähl weiter. Ja, oder was weiß ich, Kraft durch Mondsteine, die du in irgendwie in einer gewissen Konstellation. Ja, und diese Bücher nehmen die gnadenlos auseinander, weil das sind zwei Wissenschaftler. Ich glaube, er ist Biologe und sie ist irgendwie Chemieprofessorin, leg mich nicht fest. Also Wissenschaftler auf jeden Fall. Ganz tolle Geschichte. Die machen das sehr, sehr gut. Und zum Abschluss von jeder Folge gibt's immer einen Trash-Metal-Song noch, damit sie aus diesem ganzen Esoterik-Scheiß wieder rauskommen. Aber ganz kurz, Klaus, wenn du jetzt losgehen würdest und an dein Bücherregal gehen würdest und würdest ein Foto machen, müsstest du dich schämen oder wäre es okay? Weil ich habe gerade Sachen gehört, da habe ich Angst. Ich kenne dich zwar so ein bisschen, aber Mondstaub und Einhornstaub, also wo nimmt man sowas wahr? ich muss mich da nicht schämen. Ich bin jemand, der sich in alle Richtungen ein bisschen auch mal informiert. Man muss ja nicht alles glauben immer, aber man kann ja wenigstens informiert sein darüber, ne? Und wenn einer meint, dass er irgendwie von den Außerirdischen aus Aldebaran entführt worden ist und bei denen auf dem Raumschiff war und hat die Weisheit gefunden und die Erde ist innen hohl, dann lass ihn das doch erzählen, lass mich das lesen, ich muss das nicht glauben. Aber zumindest weiß ich, dass es so Spinner gibt und wenn mir mal einer über den Weg läuft, dann kann ich sagen, ja, weiß ich. Ich weiß, worüber du redest, aber ist Unsinn, weil und dann können wir weiterreden. Ja, also mit Esoterik habe ich das gar nicht. Also wir haben auch mal über die Hohlerde-Theorie gesprochen, aber okay. Ja, ja, weil Esoterik ist dann sehr schnell auch wieder im rechten Raum irgendwo anzusiedeln. Das wäre mal eine eigene Sendung wert. Da wüsste ich sogar einen super Gesprächspartner für, den wir mal da holen könnten. Da könnten wir den Sebi mal holen von Talk 30 to Me. Der ist dann nämlich sehr, sehr gut informiert und der ist auch bei den, ich glaube, der ist bei der GWUP auch und bei den Skeptikern da auch unterwegs. Ja. Ja, da kriegen wir genug, also Skeptiker-Leute, GWUP, da kennen wir genug Leute, die ihr mitsprechen können. Gut, aber davon abgesehen, es ging ja nicht um den Podcast jetzt an sich, obwohl der sehr, sehr gut ist, weil die halt gerade genau das machen. Es ging um diese Podbean, und die Archive.org-Geschichte. Genau, und die machen das nämlich schon seit Jahren, dass die ihre Files auf Archive.org ablegen einfach. Ich finde das ziemlich schlau und ziemlich gut, muss ich sagen. Hast du denn auch eine Auswertung irgendwie? Ich habe als Auswertung das Einzige, was ich habe, ich sehe die Views auf der Seite, wo das File liegt. Okay, aber sonst kriegst du nichts, ne? Nee, aber ich weiß natürlich nicht, wie diese Zahl zustande kommt. Ist das, weil wirklich jemand auf diese Seite geklickt hat oder sind das auch Zugriffe, die über einen RSS-Feed stattfinden oder nicht? Aber war für mich und ist für mich auch in dem Bereich, wo ich Podcast mache, nie ein Thema gewesen. Ich mache das, weil Spaß macht und das Feedback kriege ich letzten Endes über Twitter. Das ist für mich eigentlich viel wichtiger als irgendwelche Zahlen. Also wir haben das nicht gemacht wegen den Zahlen, das muss ich mal dazu sagen, weil wir wussten das am Anfang gar nicht. Ja. Sondern ich habe nur geguckt, ne, weil keinen Bock auf ich will hier irgendwie selber irgendwie so einen Server oder so machen. Und dann, mein Gott, wir sind drei Leute und wir teilen uns das und das ist ein Yes. Wir finden, es gibt Schlimmeres. Also es gibt Hobbys, halt die Hobby. Sind echt teurer ja. als 100 Euro ja. im Jahr. Also ja, durch drei, also ganz ehrlich. So, ja, also, so, ne. Wenn ich überlege, wie viel Geld ich ab und an in diverse Zigarettenautomaten stecke, dann könnte ich mir mehrere Server von leisten wahrscheinlich. Dann wärst du, wärst du schon Besitzer ja. von SoundClaus. SoundClaus. So schön. Das ist ja schon ein Sendungstitel, du. Aber ich wollte nur sagen, ich finde SoundCloud eine schöne Lösung eigentlich. Und also man merkt ja auch, dass immer mehr Leute da, also ich merke das, weil ich ja diese Feeds sammle da für meine Liste, wo ich habe mit Podcasts, die mir gefallen. Und es werden immer mehr, wo dieser SoundCloud-Feed dann auftaucht. Also kann ich glaube ich aus dem Stand. Und der ist auch nicht schlecht, weißt du? Der läuft nicht über oder so, der geht nicht kaputt, der bricht irgendwann sogar um. Also es gibt da so Techniken, wie du so einen RSS-Feed machen kannst, dass du dann sagen kannst, okay, Next Page, ja, dass nicht irgendwie 2000 Items auf einem Feed stehen, sondern dass das dann auf die nächsten Feeds sozusagen, dass der Feed immer so weitergeht, ja? Wie beschreibe ich das jetzt? Also nächstes Dokument sozusagen. Ne, dass du nicht gleich 100 Folgen drin hast. Oder genau, so. Wenn einer neu abonniert, dass er nicht gleich die ganzen 8000 Folgen, die du schon gemacht hast, dann da hochgeladen kriegt. Nee, die kriegt er nicht geladen. Ja, nee, genau. Darum geht's nicht. Aber er lädt nicht gleich. Ja, nee, doch, du hast recht. Also er lädt ja nicht die Files, angezeigt. Sondern die Infos. Genau, ja, die meinst du. Ja, genau. Richtig, genau. Du hast recht. Jo. Ich muss mal ganz kurz 4 Minuten zurückgehen. Ich habe gerade in den Chat geguckt. Warum steht da ein Link von Amazon für Einhornkondome? Na, wegen Einhorn. Da kann ich ja nur nicht dran vorbeigehen. Also, Hatti, das ist der geheime Chat. Das gehört doch hier nicht hin. Doch, da können wir gerne drüber reden. Einhornkondome, 7 Stück, Wochenration, Design, Edition U, Penisgegenstände, vegan, hormonfrei, feucht und geprüft. Vegan. Kannst mal sehen, vegane Kondome. Ja, wir haben uns darüber schon weggepackt mal im Metacast. Also wenn du da nach Einhorn-Kondomen suchst, dann da geht dir auch noch mal eine ganz neue Welt auf. Das ist ganz schön eigentlich. Ist noch gar nicht so lange her. Aber warum googelt man nach Einhorn-Kondome? Wir hatten, ich kann dir nicht mehr sagen, wie diese Story entstand, dass wir das fanden. Aber es war irgendwie so. Wir haben es gab irgendwie so eine Sonderseite, so von wegen so Produkte, die gerade auf den Markt kommen und noch nicht richtig beworben sind. Irgendwie sowas gibt es bei Amazon. Und da haben wir so geguckt und dann haben wir eben Einhornkondome entdeckt. Und Unicorn, das ist ja was. Also, was auch immer sehr schön ist. Vor allen Dingen sind die sehr verstörend. Die Webseite Einhornkondome ist wirklich sehr verstörend. Auch die Videos dazu. Köstlich. Nee, aber was auch immer. Videos? Es gibt Videos, jawohl. Okay. Nee, aber was auch immer schön ist, ist ja, dass du bei Amazon ja mal vorgeschlagen bekommst, wird oft zusammengekauft oder die Leute, die das gekauft haben, kaufen folgendes Produkt. Und also die meisten Leute, die Einhornkondome gekauft haben, die haben sich auch eine Tüte Einhornpups gekauft. Was ist Pups? Ich weiß es nicht, da steht Einhornpups. Ist das so? Welt der Einhörner, ach, Marshmallows sind das, ach, lecker und echte Hingucker, heißen aber Einhornpups. Okay. Einhornpups. Wir haben mal drüber gesprochen, sind abgeschweift. Ja, würde ich sagen. Aber das gehört einfach mal dazu. Ich meine, wenn ich so einen Link hier vorgeworfen kriege, ich möchte darüber reden. Sonst kann ich nicht schlafen. Mein Kind schielt nicht, das soll so gucken. Genau. Zum Thema Verhütung hätte ich noch einen schönen. Den erzähle ich immer gerne auf der Bühne. Ist einer ein bisschen zum Nachdenken. Tausche schwer verständliches Buch über natürliche Verhütung gegen Kinderwagen. Oha. Ja, der dauert ein bisschen. Mann, klar. Oha. Das kannst du mit mir nicht machen. Du. Ich habe eine dreitägige Schulung hinter mir. Mann. Und dann so hoher Anspruch. Ja, über Einhornkondome. Okay. Ja. Nee. Was ganz anderes. Ja. Also ich würde jetzt mal, glaube ich, dann das Thema Soundcloud mal zumachen an der Stelle. Ich denke, es ist halt so eine Frage. du hast noch was dazu. Ja, ich würde das gerne loswerden, gerne. Weil ich hatte vorhin noch nicht ganz zu Ende gebracht mit meiner Frau das Gespräch, was ich sehr interessant fand. Ja, sehr, sehr gerne. Hau rein. Weil die ist, wie gesagt, weit weg von diesen ganzen so, ja, das musst du so machen mit dem Player und da und dort, sondern die benutzt sowas, Punkt. Nur benutzen. So, und die sagt zu mir, wo ist jetzt das Problem? Ich höre das doch eh nur da. Und warum will ich das eigentlich bei euch auf der Webseite hören? Da gehe ich doch eh nicht rauf. Wenn, dann abonniere ich das doch. Und dieses Zusammenspiel, und dann, wenn ich nochmal überlege, so ein bisschen zurückspule in unserer Sendung und überlege, was hat die so, sagte, wieso, ich abonniere das und dann ist es durch. Und dann kommt eine neue Sendung, die höre ich, aber ansonsten gucke ich da nicht drauf. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Wichtigkeit der Webseite viel zu hoch gehypt wird von einigen. Also als Darstellung, als, ich sag mal, Marke, als Brand oder als was weiß ich, als Stütze für die Sendung, ist das alles gut. Aber ansonsten würde ich sagen, ist so ein Podcast doch eigentlich nur das, was er nämlich ist, nämlich eine Audiodatei, die man abonniert und hört. Aber ja, ansonsten, wenn ich näher an die Leute ran will, dann folge ich denen auf Twitter oder schreibe die auf Twitter an oder so. Aber that's it. Oder ist es mehr für euch? Ja gut, da sind wir wieder bei dem Thema, wie kommst du an die Leute ran? Weil dieser Schritt, sich so einen Podcatcher zu installieren und das mit dem Abo zu machen und wie finde ich was und Zeug, ist ja auch jetzt nicht gerade für den normalen Knut von nebenan jetzt gerade der Weg, ne? Und deswegen finde ich eine gescheit aufgebaute Homepage durchaus wichtig. Ich meine, jetzt bin ich auch jemand, ich komme vom Blog, also ich habe ja eigentlich, ich hatte ja einen Blog und habe ab und zu mal Audiodateien hochgeladen. Ich bin ja kein echter Podcaster, sondern ich bin dann mehr so reingerutscht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich habe jetzt gerade, darf ich erzählen, ich habe gerade wieder so zwei so Jungs aus Köln am Wickel, die haben sich jetzt irgendwie zusammengesetzt, die haben zwei Folgen, die machen einen ganz, ganz tollen Podcast, aber die haben das gehostet bei, kannte ich noch gar nicht, Mixcloud oder Mixelcloud oder irgendwas. Mhm. Also irgendein Hostingdienst, den ich auch noch gar nicht kannte. Und aus dem kriegst du, ich habe heute versucht, dir ein bisschen zu helfen, aus dem kriegst du zum Verrecken kein RSS-Feed rausgeprügelt irgendwie. Sondern die sagen, ja, wenn du das hören willst, mobil, wir haben eine App, die kannst du bei Google Play und beim Apple Store kannst du dir die kaufen, beziehungsweise ich glaube, bei Google ist das sogar noch umsonst. Und wenn du mobil hören willst, dann machst du das bitte da drüber. Ja, das ist natürlich ein bisschen zu closed, würde ich jetzt sagen. Also und RSS-Feed musst du schon haben, wenn du einen Podcast machst. So, ohne geht nicht. Und die werden wahrscheinlich, nehme ich mal an, sich das nochmal überlegen. Ich meine, die haben nur zwei Folgen. Das ist noch kein Problem, das Ding umzuziehen. Aber ich denke mal, dass sie auf kurz oder lang eine Lösung finden müssen. Weil ich habe ihnen ganz klar geschrieben, Jungs, ihr seid meine Empfehlung schlechthin für diese Woche oder für diesen Monat, wenn ihr mir einen RSS-Feed liefern könnt. Hau ich gleich raus, weil ich habe mich kaputt gelacht. Die Jungs kommen aus Köln, die sind wirklich lustig und komisch. Die haben auch einen Twitter-Account. Die heißen Creamspeak, Real Creamspeak auf Twitter. Mhm. Und man kann die Folgen auch anhören, da auf diesem auf dieser Lösung, die sie jetzt gerade haben. Aber ich habe ihn, liebevoll, so wie ich bin. Ihr braucht einen RSS-Feed, sonst kommt ihr in die Podcast-Gemeinde nicht rein damit. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, auf die Seite gehen oder so. Und ich meine, ja, sicherlich Seite gehen, das machen viele vielleicht nur einmal und suchen den Subscribe-Button, weil der Subscribe-Button, dieses Podlove-Ding ist ja super. Also ich habe gerade eben immer geguckt, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle, weil er hat ja gerade gesagt, naja, ist ein bisschen schwierig, eventuell irgendeine App zu installieren oder so. Die Apple-User haben automatisch die Podcast-App installiert, die ist zwar Müll, aber zumindest bietet dieser Subscribe-Button an iTunes zu abonnieren und öffnet dann den RSS-Feed und das Abo gleich in der Podcast-App. Ich weiß nicht, wie das bei den Androiden ist, ob die Androiden auch eine eigene App haben, so wie Apple. Bald schon, ne? Google macht ja demnächst so richtig einen auf Podcast. Und ja, aber sowas bestimmt. Dann wird mit Sicherheit auch ein Update für den Subscribe-Button fällig sein, weil es gibt zumindest die Möglichkeit, andere App, aber ich habe da jetzt noch nicht drauf geklickt bei anderen Apps. Also der Subscribe-Button unterstützt ganz viele von den Android-Apps auch. Ja, das machen wir. Naja, aber es geht, aber was Martin gerade sagte, seine Frau, nicht Nerd oder so, die will ja nicht erst anfangen, an sich einen Podcatcher zu installieren. Also, ja, eben. Die Frage ist eben, die wollen das einfach nur hören. Punkt. So. Genau, und deswegen bei Apple hast du es halt so, du hast diese Podcast-App und kannst es abonnieren, deswegen war jetzt meine Frage bei Android. Ich weiß nicht, wie es deine Frau hört, weil du hast ja gerade gesagt, ich gehe ja nicht auf eure Seite. Das heißt, du hast deiner Frau mit Sicherheit irgendwie so einen Podcatcher installiert. Du, die hört das tatsächlich über Soundcloud einfach. Punkt. Ja, oder so, ja, genau. Ja. So. So. Okay, dann mache ich jetzt ein Fass auf. Wenn das einfach sein soll, jeder Dummdödel, ist kein böses Wort, hat mittlerweile einen Spotify-Account, wenn er free ist oder auch nicht, aber hat irgendwo diese App auf seinem Handy. Nein. Doch, die meisten schon. Was ich sehe, ich alleine, wenn ich schaue, was bei uns auf der Arbeit ist oder wenn ich schaue hier beim Freundeskreis von meiner Tochter, Spotify, dieses Symbol prangt auf den, bleiben wir bei den Android-Handys, überall. Okay. So. Sagen wir mal so, wir hatten das in der letzten Sendung auch irgendwie als Nachricht. 100 Millionen User hat Spotify. Da mach's Doppelte ja. geben und was weiß ich und nicht alle bezahlen, das ist ja klar. Ansonsten, ja. das wäre ja wohl auch der Hit. Aber 100, sagen wir mal 100 Millionen Installationen oder Accounts, egal welcher Art, gibt es bei denen. Mhm. Ja, also. Ja, was, gut, aber ist das jetzt verwerflich, wenn ich sage, ich schieb meinen Podcast auch bei Spotify hoch? Nee. Finde ich überhaupt nicht. Ist es nicht so, dass dieses Ganze nur so diese blöde Diskussion ist, weil jetzt so ein Böhmermann und Schulz da so ein Riesenbohei drum machen? Weil letzten Endes ist das doch nur eine Veröffentlichungsplattform. Oder? Nee, ist es irgendwie nicht, weil es kostet mich Geld und Datenvolumen. Nee, doch tut es. Also Daten kostet dich alles. Ich glaube, das ist kein valider Grund. Nein. Also wenn ich Geld kostet es dich auch nicht, weil das kannst du free hören. Ob du denn Werbung kriegst, das ist ja was anderes. Aber du kannst, wenn du dir die Spotify-App installierst, kannst du Böhmermann hören. Das ist so. So, jetzt fangen wir mal, aber um das Kind mal aufzurollen. Mhm. Meine Podcasts für meinen Podcatcher lade ich mir zu Hause runter. So, und kann sie unterwegs im Auto hören und überall. Das kann ich mit den Spotify-Dingern auch, aber das frisst mein Datenvolumen von meinem mobilen Endgerät und das will ich nicht. Achso, du willst es vorher im WLAN runterladen, meinst du? Ja, und das geht bei Spotify nicht. Okay. Es sei denn, du bist Telekom-User und hast dann dieses Spotify-Flatrate, gibt's da ja, glaube ich, oder sonst irgendwas. Ja, gut, okay. Ja, okay. Dann weiß ich aber, was du meinst. Ja. Und das will ich nicht. Ja, das kann ich verstehen. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen zu... Da habe ich eine zu komische Angewohnheit. Ich habe so viel Datenvolumen im Monat, dass mir das egal ist. Deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen gerade. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein valider Grund. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt der Böhmermann und Schulz, was der mich kosten würde, wenn ich den im Auto über Spotify hören würde. Weiß ich nicht. Ich guck mal nebenbei, ob ich den runterladen kann. Ja. Ich weiß es nicht. Ist ein Punkt, den ich stehen lasse, aber ich wollte das nur ins Gespräch bringen als zusätzliche Möglichkeit. Das heißt. So, also ich kann die Folge Böhmermann runterladen, downloaden. So, Weil du bezahlst. Bezahl-Account hast bei Spotify. Ja, wenn du den Free-Account hast, kannst du nichts runterladen. Mein Wissensstand heute, wenn jemand was Besseres weiß. Wir brauchen ja auch nichts. Also mir ist auch außer Böhmermann und Schulz kein Podcast, der die Menschheit interessiert, großartig bei Spotify. Okay, ich jetzt nicht. Ich drücke es mal ganz anders aus. Ich persönlich hätte kein Problem, sowohl hier den Raucherbalkon wie auch mein Versuchslabor bei Spotify anzumelden. Weil wer zu dumm ist, sich einen Podcatcher zu installieren, aber hört das dann da über Spotify, das ist dem sein Problem, wenn er dafür bezahlt und zu doof ist, die Möglichkeit, das frei zu hören, in Anspruch zu nehmen. Ich weiß noch nicht mal, ob die Leute doof sind. Weißt du, die Leute benutzen Sachen so. Und die benutzen die Sachen so, wie sie sie bekommen. Und du kannst nicht von jedem, der ein Auto fährt, verlangen, dass er den Motor auseinanderschrauben kann und warten kann. Und ich glaube, dass wir ganz schnell, dadurch, dass wir ja nun ein bisschen vernerdet sind, eher in dieser Sphäre schweben, dass wir sagen so, ja, das muss ja hier noch und da noch und da noch. Da denken die Leute gar nicht drüber nach. Die benutzen sowas wie einen Fernseher. Ja, genau. Da bin ich 100% bei dir. Aber ich muss natürlich, es geht mir darum, diese ganze Podcast-Geschichte, die wir hier machen, wo wir alle mit dem Herz dranhängen, so wie wir gerade hier sind, irgendwie nach außen zu kriegen. Und warum soll ich dann nicht ein Medium wie Spotify benutzen und sicherlich sagen... Sicherlich, klar, gar keine Frage. Ja, aber als Alternative. Ja, ja, immer. Nee, das extra. Ganz klar. Nur als Alternative, nicht als alleiniges Mittel. Ja, und das war als Alternative. Und das war ja der große Aufschrei bei Böhmermann und Schulz, weil alle gesagt haben, Spotify, ist ja Mist, kein Podcatcher mehr, bla bla bla. So, dann gab es ja diesen geheimen Raubkopierer bei YouTube, den kannten die ja sogar, der Böhmermann kannte ihn zumindest, hatten das ganz großartig, wir haben gedacht, mach, ist mir völlig Latte. Eine Woche später war der Kanal dicht bei YouTube. Die erste Folge gab es dann auch noch bei Soundcloud, weil da war nämlich auch noch einer, das war dann nämlich auch weg. Und damit hatte Spotify erstmal gedacht, juhu, ich hab's gemacht, aber liebe Spotify-Leute, aber es gibt Leute, die haben dieses Bezahlding und haben einfach ein, was Klaus angesprochen hat, ein Free-Hosting gemacht bei WordPress und laden diesen Podcast hoch. Und ich bin zufällig am Sonntag letzte Nacht wach geworden und Sonntagmorgen um 3 Uhr war die aktuelle Folge von Böhmermann und Schulz bei mir schon im Podcatcher. Also die Leute, die diese illegalen Plattformen bei WordPress, also die Sachen mit dem RSS-Feed hosten, also wer den RSS-Feed hat, kann das Ding in seinen Podcatcher reinschmeißen und kann sich das Ding runterladen. Nach 3 Stunden, das kommt ja um 12 Uhr raus, nach 3 Stunden war das Ding auf meinem Podcatcher und das ist echt der Wahnsinn. Und da habe ich nämlich, glaube ich, mit Klaus schon mal unterhalten, jetzt zwar nicht so offiziell, aber wenn sie das Ding jetzt heute dicht machen, macht morgen ein neuer auf, weil so ein freies WordPress kannst du dir auch ruckzuck klicken. Ist halt einfach so. Ja. Und du brauchst keine Datenangebung und gar nichts. Und, Also was ich finde, ist, Spotify kann man machen, bloß nicht only. Weißt du? Das kannst du auch mitmachen, mitbespielen. Finde ich gut. Warum denn nicht? Ist doch legitim. Wenn Leute auf Spotify sind und da Podcasts hören wollen, es gibt so viele Leute, die davon noch nie gehört haben, ja, ist doch fein. Dann lass sie das doch auch da hören. Das ist doch in Ordnung. Also da hätte ich nun auch gar keine Bauchschmerzen mit, dass wir da irgendwie Alternative, jetzt, okay, was anbieten. Ob die uns nehmen würden, das ist natürlich die nächste Sache, ne? Weil ich mache mal eine Empfehlung auf die letzte 4000 Hertz Folge, wo die sich da immer zusammensetzen und so eigentlich nur reden, so wie wir jetzt, da haben sie ein Interview gemacht mit einem von Spotify. Das geht da schon einfach nur um Zahlen, ne? Also wenn du gute Zahlen hast, dann darfst du rein, so ungefähr. Oder dann wollen wir dich auch haben, so mit rein dürfen oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber sie wollen eben auch ausprobieren, aber das, was sie wollen, ist, dass ihre Kunden in ihrer App bleiben. Punkt. So. Das ist das, was Spotify will. Und das ist auch ein valider Wunsch, ist doch klar. Sollen sie ja auch, ne? So, aber es kann eben nicht Spotify only sein in dem Fall. Es ist ja auch nicht, wenn du das neue Madonna-Album hören willst, das ist ja auch nicht only bei Spotify. Ja, aber das ist die Frage. Würde, das weiß ich halt nicht. Würde Spotify das tolerieren, dass ich sage, ich habe den bei euch laufen, aber ich habe auch meinen eigenen WordPress und meinen eigenen RSS-Feed noch für Leute, die es im Podcatcher haben? Ja, das ist ganz interessant, weil 4000 Hertz macht es genau so. Also dann geht's offensichtlich. Du kannst sie ganz normal auf der Webseite hören, du kannst sie ganz normal über iTunes abonnieren und sie sind dazu noch auch auf Spotify. So, also okay. Sie machen es ja vor. Okay. Und das ist doch in Ordnung. Dann würde ich jetzt hier aus meiner Versuchslaborseele raus sagen, warum nicht anmelden? Ich hab's ja jetzt mit dieser habe ich es jetzt gemacht, habe ich ja in der letzten Kurzgeblubbert-Folge erzählt. Okay. Ne? Die habe ich gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, Kurzgeblubbert kenne ich gar nicht. Was ist das? Das läuft auf dem Versuchslabor als Ach so, okay, das, alles das klar. Kommt einfach im Feed mit rein. Mhm. Ich habe das Labor auf dieser und auf diesem Stitcher, das geht ja Hand in Hand angemeldet. Ja, genau. Also wir sind da auch schon lange drin. Ich habe, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe zufällig da rumgeswitcht und habe gesehen, ach schau mal hier, der Metacast. Ja, ja. Ja, ja. Und warum nicht? Und wenn das auf Spotify auch so, da muss man sich halt vielleicht ein bisschen durchlesen, nicht, dass man aus Versehen seine kompletten Rechte abtritt oder irgendwas. Ja, so geht's eben bei Spotify nicht ganz. Also ich wie gesagt, ich empfehle diese 4000 Hertz Sendung. Muss ich mal. Da wird das so ein bisschen aufklärender behandelt, weil das geht schon so, dass du jemanden da irgendwie eine Mail schreibst und der meldet sich denn oder so. Also das, es gibt kein Formular oder so, was du ausfüllst und dann war's das oder so. So ist es da nicht ganz. Ja, also weil, die gucken da schon noch ein bisschen drauf wohl. Weil die Anmeldung bei dieser ist ja relativ einfach, oder? Das ist ja nix. Ja, das ist nix, genau. Ja, ausfüllen und dann sagen die, ja, wir brauchen 5 Tage, um das irgendwie zu prüfen und weiß nicht, was die da prüfen in den 5 Tagen, aber ich glaube, das geht reibungslos durch. Ja, ja, genau. Es ist so, das sagte Tim auch mal, dass wohl im Kleingeschriebenen steht, dass du irgendwie in der Sendung noch erwähnen sollst, dass du auch auf Stitcher bist oder so. Ja, wenn das zur Pflicht würde, dann wäre ich da auch nicht mehr, ne? Also das ist, ich fange jetzt nicht an, alle aufzuzählen, wo ich gehört werden könnte. Also dann ist irgendwo dann auch mal Fini. Das läuft dann nicht. Nee, das steht aber auch nicht ganz so weit, weil ich habe mir das relativ genau durchgelesen, weil wenn ich soweit ausprobiere im Versuchslabor und dann später sagt, das könnt ihr machen, das taucht, dann will ich auch, dass das funktioniert, nicht, dass nachher einer mich schimpft. Oh, das fing aber gut. Ja, komm mal, so genau habe ich da auch gar nicht drauf geguckt. Ja, ja. Ich habe nur gesehen, so, ja, willst du, ja, komm. Und da haben wir das einmal besprochen, zu dritt. Wollen wir das machen? Weil die Aufregung war ja groß, ne? Das war ja genauso in so einer Phase auch mit 4000 Hertz und so. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Jetzt erst recht. Jetzt machen wir das. Ja. Ist doch egal. So, dann wollen wir sehen, was wir da verlieren. Und bisher kann ich sagen, habe ich nichts verloren, aber auch nicht viel gewonnen. Also die Klicks von da sind auch nicht, also haut mich jetzt auch nicht aus den Socken. Ja, selbst wenn, dann mache ich das Versuchslabor zu und dann heißt das Laborversuche Podcast und dann mache ich was Neues. Das ist Kopf wie gesprungen. Ja, ja, ja, ja, genau. Da bin also ich relativ. Ja, wie soll ich sagen? Ja, man muss das natürlich so sehen, wenn du so 4000 Hertz heißt oder so, gut, die haben sich jetzt vorgenommen, nach einem Jahr gucken wir, ob wir daraus ein Business machen können und ob wir damit Geld verdienen können. Und das ist natürlich ein anderer Ansatz, ne? Da soll ja nun auch ein bisschen rüberkommen. Und ich bin so gespannt, ja, ich habe Nikolas ja vorhin auch nochmal eine PN geschickt da über Twitter, weil ich möchte... Ich würde so gerne wissen, was wären denn jetzt so Alternativen zu SoundCloud? Gerade in Bezug auf diese Zahlen auch, ja? Weil die Alternative, also wenn die Alternative jetzt von 4000 Hertz ist, dass sie jetzt Podlove benutzen, dann bin ich aber schon ein bisschen aufgeregt, weil das würde ja dem widersprechen, was sie damals gesagt haben mit den SoundCloud-Zahlen, ne? Also spontan aus der Hüfte wird mir nichts anderes einfallen. Als ja, eben. Als also. Podlove, weil das ist das Nächste. Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie hier in Bayern die Diskussion über Kartoffelsalat. Kennst du die Diskussion über Kartoffelsalat in Bayern? Klär mich auf. Mit Mayonnaise oder mit Essig und Öl? Ah. Ihr versteht, was ich meine. Das Ergebnis ist dasselbe. Du hast irgendwas Leckeres zum Essen zum Schluss. Der eine mag es so, der andere mag es so. Rot- oder Weißwein. Aber mir wird jetzt spontan, und ich habe einiges angeschaut, wo man Sachen veröffentlichen kann. Die Alternative zu einem Service wie SoundCloud ist Podlove, aber dann das komplette Paket, also mit Publisher, mit allem, mit Player, mit Subscribe. Du musst ja das Ganze dann alles, sonst hast du ja nichts davon. Mhm. Ja. Also wie gesagt, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass sie irgendwie in die Staaten auswandern mit ihren ganzen Content. Das geht vielleicht auch noch. Es haben ja schon andere vorgemacht damals auch, als das ein bisschen krude wurde mit den Zahlen. Da war zwischendurch, wurde das so aufgesplittet über na, sag schnell. Es gab mal Analytics bei SoundCloud, da wurde dein RSS-Feed nochmal irgendwie extra ausgewertet. Da hattest du zwei Zahlen, sag ich mal. Einmal nur RSS und einmal was alles andere. Ja, also was weiß ich, SoundCloud Player und von SoundCloud und so weiter und so fort. Oder App oder so. Und als das eingestellt wurde und zu einem gemacht wurde, als eine Play-Count-Zahl, da sind dann auch einige abgesprungen. Und ich weiß von einem Podcast eben, die sind dann in die Staaten zu irgendeinem Hoster gegangen. Jetzt hast du mich ein bisschen abgehängt. Und was bringt mir das, in die Staaten zu gehen? Weil die da vielleicht einen Anbieter haben, der Ähnliches macht oder so, weißt du? Ich habe hier gegoogelt, ich habe nicht wirklich was gefunden, was jetzt irgendwie das auffangen würde, was Soundcloud da macht, was auch ein Problem ist irgendwie, finde ich. Oh, ich weiß nicht, muss mal gucken. Spreaker gibt's auch noch. Spreaker ist der Mark Litz Early Bird, macht sein Zeug über Spreaker, habe ich mir auch schon mal angeschaut. Sind das auch so, ich sag mal jetzt, ich mache ja kein Business daraus jetzt, aber ich sag mal jetzt in Bezug auf 4000 Hertz oder so, gibt es da dann auch so eine Zahlen, so eine Auswertung, wo du sagen kannst, okay, da ist jetzt tatsächlich jemand und diese Zahlen sind echt? So weit bin ich noch nicht, weil ich habe mir da bis jetzt da noch keinen Account geklickt, weil ich den auch bespielen möchte dann, wenn irgendwie. Mhm. Du musst es ja bespielen, sonst kannst du es nicht ausprobieren. Ne? Also wenn du nichts machst auf so einem Account, dann siehst du ja auch nichts. Und da fehlt mir gerade tatsächlich auch mir mal die Zeit, dann noch irgend so ein Ding aber da könnte man den Marc zum Beispiel fragen, der ist ja da mit seinem Early Bird, wie das ausschaut. Also das wäre ja auch mal interessant. Ja. Dann hat man auch noch mal eine andere Sicht der Dinge. Gibt es denn Zahlen, wie viel Podcasts es denn schon bei Spotify zu hören gibt? Also außer Böhmermann Schulz fällt mir jetzt nichts ein. Ich meine, also wie gesagt, die Teenies hören sich Spotify an, weil sie Musik hören wollen. Aber seitdem ich Podcaster und Podcast höre, höre ich gar keine Musik. Ich weiß gar nicht, was up to date ist. Und gibt's Zahlen oder weiß man, wer noch bei Spotify ist, außer Böhmermann Schulz? Also es gibt nur ein paar Länder auch, wo es das überhaupt gibt. Und ich glaube sechs oder acht Länder. Das kam auch in dieser 4000-Hertz-Sendung vor. Ich habe mir das jetzt nicht alles auswendig aufgeschrieben, habe ich es mir auch nicht. Es gibt nicht so viele Länder, wo Podcast läuft. Und von daher fangen die ja auch erst an. Und jedes Land ist dann auch noch anders. Deutschland ist so und so besonders, zumindest nach Aussage von denen, weil wir so ein Hörspiel-Hörbuchland sind. Das gibt's irgendwie nirgendwo, außer in Deutschland. Ich glaube, wir sind alle drei Fragezeichen geschädigt und deswegen hören wir auch Hörbücher oder Pumuckl. Pumuckl ist schön, ja. Hurra! Ja, aber ich fand das schon auch ganz interessant, was der Mensch da von Spotify gesagt hat. Das war schon, zumindest hat man mal so einen Blick auf die Dinge bekommen, weißt du, alles andere ist immer nur bla bla bla bla und da war mal einer, der hat eben gesagt, wie sie es machen wollen und ja, es ist halt ein Business, ne? Okay. Also da ist nichts mit Gefühl oder mit Tralala, sondern das heißt einfach, okay, hast du geile Zahlen, wie groß sind die Zahlen? Ja, das ist für uns interessant. Hier hast du 200 Hörer, was weiß ich, pro Sendung, dann machen wir noch eine Null hinten ran oder zwei. Verstehst du so? Ja. Also ich werde mal mir die Mühe machen und diese Folge von 4000 Hertz raussuchen und die hiermit verposten, wenn wir diese Folge auf dem Raucherbalkon veröffentlichen. Und dann denke ich, das lohnt sich offensichtlich, die nachzuhören. Mir ist die jetzt irgendwo da durchgegangen. Oder ich habe sie noch irgendwo rumliegen und bin noch nicht so weit. Das kann auch sein. Ist die relativ neu, oder? Ja, das ist die letzte von 4000 Hertz. Die haben ja mehrere Feeds irgendwie. Ja. Und das ist direkt 4000 Hertz. Und da genau, sitzen wir immer zusammen und schnacken. Das ist dieser, wo über so Podcasting-Metathemen geredet wird. Und ja, genau. Die letzte Folge, die ich gehört habe, da haben sie ihre PR-Beauftragte da irgendwie am Wickel gehabt und mit der viel gesprochen. Die habe ich dann ausgemacht. Das war mir zu anstrengend. Aber da war das nicht mit drin, oder? Nee, das ist eine weiter. Eine weiter, okay. Ja, dann finde ich die. Da kannst du dann aber auch, da machen sie ja am Anfang ganz viel Werbung für ihr neues Format. Da bin ich dann auch gesprungen, weil ich wollte die Spotify-Geschichte einfach wissen. Ne? Ja, wir laufen über Müllberge in Thailand mit... Ja. Nee, das mache ich nicht mal. Aber die haben ja irgendwas jetzt so Außenkorrespondenz. Ja, sie wollen ja irgendwie so alle möglichen Formate mal ausprobieren da irgendwo. Aber gut, okay, ist ja auch kann egal. Kann man machen, finde ich gut. Ja, sollen so, ja. immer ja. machen. Wir können daraus nur alle lernen. Ja, genau. Okay, das werde ich schauen, dass ich die an die Bahn kriege und Also wie gesagt, ich wüsste von Spotify jetzt auch keine Zahlen zu nennen. Auf SoundCloud kann ich sagen, habe ich einige sehr, sehr schöne Sachen gefunden. Einfach nur zum nett mal anhören. Aber viele davon, wo ich dann auch sehe, die dann auch wirklich ein WordPress irgendwo zusätzlich noch haben, um irgendwo das zu publishen, das Zeug. Wie gesagt, SoundCloud kommt, was weiß ich, Mutti und ich, ist ein ganz schöner Podcast, der da läuft, von der Marina Schwarzbach. Und ja, ihr seid da, die Auslandschweizerin zum Beispiel ist auch auf SoundCloud. Der Gefährliches Halbwissen ist auch Gefährliches da. Halbwissen. Gefährliches Halbwissen ist nicht mehr da. Haha, Vorsicht, die haben einen neuen Feed. Die hosten selber über Podlove. Ach echt? Ja, ja. Klar, aus Amazon. Aber hier on the Road Podcast, die Freistunde. Ist ja, hier ist bekannt bei uns hier am Balkon zumindest von den meisten. Ja, der Map zum Beispiel hostet da auch Krams. Ja, seine Fanboys zum Beispiel. Ja. Ja. Das, das Podcast Versuchslabor gibt es auch auf SoundCloud, aber nur eine einzige Folge, wo ich darauf hinweise, dass mein Podcast woanders zu finden ist. Ja. Also der Apfelfunk ist zum Beispiel auch da. Die Talkshow, The Talkshow ist da. Wer ist da noch? Wer ist da noch? Lass mich kurz gucken. Ja, ich muss mich jetzt einloggen. The Verge. Einige. Ja, es gibt auch große Podcasts, die da drauf sind. Doch, doch. Genau. Na gut, okay. Also ich habe jetzt gerade mal ganz kurz bei Spotify geguckt. Also wie du schon sagst, also deutschsprachige Podcast ist Tendenz null. Ja, das ist öffentlich-rechtlicher Kram, ist das. Das, ja, wenn überhaupt, also Böhmermann und Schulz, klar, ganz oben. Ansonsten habe ich auch festgestellt, das habe ich auch von irgendwelchen Freunden gehört, also irgendwelche DJs, die irgendwelche Mixe raushauen, die hauen das mittlerweile auch unter Podcast raus. Das ist ein Podcast für die. Und das siehst du auch bei Spotify. Also ich habe 20 Jahre lang in der Diskothek gearbeitet und ich kenne natürlich noch den einen oder anderen Discjockey von früher. Und wenn ich den lese, das sind irgendwelche Mixtapes von denen. Also so kenne ich es, aber die nennen es halt Podcast. Also Spotify momentan für Podcast, ich sag mal, völlig uninteressant. Ja, also es ist irgendwie am Werden und was es wird, das wird man denn sehen, ne? Also Noch mehr Podcasts finden Sie auf www.dieser.com. Definitiv. Ah ja. Da sind viele. Da sind viele, ne? Einschlafen-Podcast, da sind auch die gefährliches Geheimwissen, da ist einiges zu finden. Also für es ist jetzt nicht, ist keine Werbung für irgendwas, nur für Leute, die halt dieses ganze Thema neu angehen und denen das irgendwie alles zu viel ist mit, wie ich muss jetzt hier was installieren und ich muss da ein RSS-Feed, dann muss ich den da reinkopieren und verstehe das nicht. Schickt sie dahin, lasse da gucken und irgendwann kommen die schon auch. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jetzt nicht noch irgendeiner was Wichtiges hat, kommen wir vielleicht bald mal zum Ende. Aber Martin holte gerade Luft, sprich dich aus. Mir ist das jetzt entfallen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht sehen. Meine Oma hat immer gesagt, da musst du nochmal rückwärts laufen, dann kühlt es wieder. Ehrlich. Ja. Dann lauf nochmal eine Runde. Nee, ich denke, wir haben mal so ein bisschen Einblick SoundCloud, also überwiegend SoundCloud und vielleicht den einen oder anderen Hoster angesprochen. Und ja, meine persönliche Meinung ist, es soll jeder selber entscheiden, wo und was er hostet, wie viel Geld er investieren möchte, gar keins oder richtig viel oder das Mittelmaß, das muss sich einfach jeder aussuchen. Ich weiß schon wieder. Dann sprechen Sie. Ja, ist vielleicht ein bisschen groß, das Fass jetzt, aber ich finde das auch nochmal eine Überlegung wert. Was passiert denn, wenn Apple mal was ändert mit seinem iTunes-Feed? Hat da überhaupt mal jemand mal laut drüber nachgedacht? Nee, ich glaube, das Fass ist, glaube ich, gar nicht so groß, weil Apple ist eigentlich so ein völlig verschlossenes System. Du hast keine Information, was Apple oder was iTunes an Downloads macht oder so. Deswegen weiß ich nicht, wenn irgendwelche RSS-Feeds oder irgendwelche Traffics auf deinem Server sind, wird da iTunes mit berücksichtigt. Und wenn iTunes dann halt irgendwann mal stirbt oder so. Ich glaube, das finde ich gar nicht schlimm, weil die Podcaster so miteinander verknüpft sind. Also ich meine, Twitter ist ja, glaube ich, die Nummer 1 oder so. Und wenn man sagt, okay, das ist mein RSS-Feed, der ändert sich ja nicht. Er wird halt lediglich nicht mehr bei iTunes gelistet. Ich glaube, Martin, verstehe ich dich richtig, wenn iTunes, was nach dem Motto, wenn iTunes ändert, nach dem Motto, ich bin iTunes, du sollst keine anderen Podcatcher neben mir haben oder so? Ja, ich meine, iTunes könnte ja durchaus, ich meine, sie machen ja so ein bisschen Spotify nach. Man stelle sich jetzt Ähnliches vor, ja, dass sie jetzt sagen, so, Podcasts, die bei uns drinne sind, die hörst du jetzt nur noch mit uns. Okay. Ja, genau, ja, über unsere App. So. Und nicht noch hier irgendwie anders oder so. Und ja, dann war das aber auch nur mal ein Portal, ne? Ich wollte gerade sagen, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil ja, das können sich viele nicht, aber viele denken das nicht mal. Ich meine, man kann sich da nicht einfach so selbst wenn morgen iTunes, wenn Apple morgen sagt, wir machen das so, ist mir das völlig Latte, weil die Leute, die meine Podcast-Projekte hören, die haben alle den RSS-Feed und der ist ja nicht an iTunes gebunden. Der, ja, aber was, wenn iTunes sagt, dann fliegst du bei uns raus und wenn es nur noch Podcasts gibt, die du nur noch auf iTunes kriegst, und was macht denn die ganze, Google-Android-Gemeinde dann? Dann sind wir bei demselben Thema wie bei Spotify. Da hat der Martin schon recht. Da kann man ruhig mal einen Gedanken hin. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Das wird nicht passieren, das glaube ich aber auch nicht. Sehr interessant. Alle haben sich daran gewöhnt, ja. Ja. Dann werde ich. So und so Gott gegeben, dass es eben iTunes so gibt, wie es gerade funktioniert. Ja. Richtig. Das muss ja nicht immer so bleiben. Ja. Ja. Natürlich kannst du dann selber dein Feed da irgendwie promoten und raushauen und so. Das ist ja auch nicht das Thema. Da brauche ich nicht. Aber da habe ich ja meine kleine Podcast-Schlampe, dann Klaus. Ja, genau. Aber weißt du, wenn ich mir so Zahlen angucke hier, dann ist das schon eine Bank, ne? iTunes. Also das sollte bitte nicht irgendwie anders werden. Nee, Klaus, was wolltest du sagen? Nee, ich wollte fragen was, aber ich habe schon verstanden. Alles gut. Nein, aber wie gesagt, okay. Der RSS-Feed ist der ist ja da. Die Leute, die es abonniert haben, ich meine, es wird schwierig, neue Podcasts in Lauf zu bringen, wenn man Klaus nicht kennt, weil Klaus ist dann iTunes. Nein, Soundklaus. Soundklaus. Nein, aber laufende Podcast, der RSS-Feed ändert sich ja nicht. Ich meine, iTunes braucht ja immer auch seinen eigenen RSS-Feed. Die haben ihre eigenen Befehle drin. Wenn der nicht so ist, wie der ist oder validiert ist für iTunes, dann geht's ja eh nicht. Und ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich persönlich hätte, glaube ich, keine Bauchschmerzen dazu, weil es gibt genug Social-Media-Geschichten, wo man das bewerben kann. Aber das ist einfach so. Und aber Apple würde es nie tun. Die Auswirkungen auf der Startseite von iTunes Podcast zu stehen, sind schon ziemlich hoch. Also das ist schon nicht schlecht, wenn du da vorne beworben wirst. Also da passiert schon was, ne? Das ist durchaus richtig. Da sind schon Menschen, das will ich damit eigentlich sagen. Also wir hatten auch, wir hatten auch einen Retweet, wir nennen jetzt hier mal keinen Namen. Da musste ich heute Morgen auch zweimal, dreimal schlucken. Ich sagte, was, bitte? Werbung ist alles. Genau. Jeder hat seinen Weg, wie er es macht. Und ich glaube, wir haben jetzt schon wieder ganz schön viel Meta-Zeug gequatscht. Ich muss jetzt mal kurz mal eine kleine Abfrage machen. Ich sehe, der Björn ist da und der Gérard ist noch da, zusätzlich hier auf dem Balkon. Moin, Jungs. Ja, gib mal laut. Moin, moin. Wir haben eine schöne Tradition auf dem Balkon. Die lassen wir uns auch nicht nehmen. Kurz mal in den Podcatcher gucken. Das war mir so klar. Ja, mei, einer muss es machen, ne? Ja, einer muss es ja machen. Einer muss es ja machen. Und auch der Teddy macht es sehr schön, aber mit Podcast-Empfehlungen sind wir vorne mit dabei. Was ich auch loswerden will an der Stelle, ist, dass ich mich sehr, sehr freue, dass der Martin hier jetzt so öfter bei uns auf dem Balkon vorbeikommt. Das bereichert die Sache sehr, sehr. Das ist ganz, ganz toll. Ich habe hier ganz viel Spaß mit euch. Das ist super, genau so ist das gedacht. Also freut mich. Ja, Björn, hau raus. Was hast du drinne? Ja, noch eine Folge Camping Caravan Podcast. Nur Südgefälle habe ich noch drin. Den Bobson Bob, die Hörmupfel, den letzten Face of Death. Den ganz aktuellen habe ich noch gar nicht runtergeladen. Pfui. Asche auf mein Haupt. Der ist auch vorher, ja. Nein, Asche auf mein Haupt. Deswegen. Ja, du, der ist auch FSK 18. Ich bin schon etwas älter, also ich darf das. Dazu müssen wir was von Hänsel und Gretel. Und Trick 17, den habe ich noch nicht gehört. Den letzten. Ja, das war's schon. Gut. Ja. Wir machen was in der Reihenfolge. Girard. Ja, was habe ich denn drin? Eigentlich momentan nur den Freistunde-Podcast, weil ich habe alles andere weggehört. Und zum Nachholen, also ich höre ja momentan viel nach und dann kommt noch der Metacast, weil den habe ich auch erst letzte Woche entdeckt. Danke. Aha. Ich kannte ihn vorher nicht und muss sagen, er ist anders, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich habe ihn mir die letzte aktuelle Folge habe ich mir angehört am Freitag. Und geht so, ne? Am Samstag, wo ich zum Event gefahren bin, hatte ich ja Zeit. Kann man sich mal anhören, so zum Frühstück. Ja, ich hatte dieses Wort Meta, das ist, oh Gott, das weiß ich nicht, ich bin nicht im ganzen Geschehen drin und da habe ich mir so vorgestellt, so wissenschaftlich irgendwie und nur so trockenes Gerede und ich muss sagen, da haben Sie keine Ahnung von. Aber da muss ich sagen, ich wurde sehr, sehr positiv überrascht und habe das ein oder andere Mal echt anhalten müssen, fast weil ich Tränen gelacht habe. Ach, wie schön. Das freut uns. Wir lachen auch viel. Ja, hat man gehört. Ja, ja. Ja, danke schön. Mensch, das freut uns aber sehr. Ja, dann mache ich mal weiter. Es soll ja immer so sein, dass man seinen Podcatcher aufmacht und soll gucken, wenn man den Player aufmacht, welches die aktuelle Folge ist oder der aktuelle Podcast, der läuft. Und ja, ich habe einen Podcast, der heißt Metacast. Nein. Die aktuelle Folge läuft bei mir gerade. Ja. Welche? Ja, die aktuelle, also die letzte. Ach so, die aktuelle, ich habe irgendwas mit 8 irgendwas. Nee, ich also nachhören tue ich nicht, weil da habe ich keine Zeit für. Ich höre also aktuelle habe ich heute Morgen angeschaltet und die steht bei mir am Podcatcher. Ja, Klaus, wie viel von deinen 538.627 Podcast, welcher läuft denn bei dir? Welcher, den du jetzt anschaltest? Ich habe es gerade, bevor wir angefangen haben, habe ich ihn ausgemacht. Es ist der WhoCast, die Nummer 328. Ingrid Steger von früher und Blutdiamanten aus Kuba heißt die Folge. Was? Klimbim? Reden die über Klimbim? Ihr solltet den WhoCast mal anhören, weil das ist nicht nur Dr. Who. Auch das ist eine sehr fröhliche Runde mit teilweise 2-3 Leuten, die auch mal abschweifen von dem Doctor Who-Thema. Klar ist das federführend. Und das höre ich auch aus einem besonderen Grund, weil nämlich der WhoCast morgen am 30.06.2016 seinen 10. Geburtstag hat. Die sind seit 10 Jahren auf Sendung. Alle Folgen vom WhoCast vom 30.06.2006 bis morgen sind auf www.whocast.de zu hören. Also in welcher Regelmäßigkeit kommen die raus? Relativ regelmäßig, ich glaube 14-tägig, über den Daumen. Mit Urlaub, ja, mit Krankheit, hast du nicht gesehen? Ja, gut, großartig. Morgen um 18.30 Uhr ist die große Geburtstagsfeier live. Den Link, den habe ich heute mehrfach vertwittert, findet ihr auch auf der WhoCast-Seite. Ja, das wird jetzt nicht mehr rechtzeitig rausgehen, wahrscheinlich, obwohl ich schneide ich, dann geht's rechtzeitig raus. Ja. Okay, dann geht's heute noch raus. Hört da rein morgen und bestellt schöne Grüße. Ich glaube, man kann sogar bei denen über Telefon anrufen und sich live in die Show einwählen. Das ist natürlich eine super Geschichte. Ne? Die haben eine Telefonnummer, rufst du an, dann bist du live dabei. Ja, aber da Dr. Who nicht mein Thema ist. Ich sage es nochmal. Ich sage den Titel nochmal. Ingrid Steger von früher und ja, das ist okay. Aus Kuba. Und die haben ganz, ganz oft schweifen die auch ab. Also kann man ruhig mal reinhören. Es ist nicht nur Dr. Who. Du musst kein Nerd sein, um da reinzuhören. Letztendlich. Das Labor hat einen Gruß geschickt, den wird es morgen wahrscheinlich auch geben dann. Und ja, das ist, was ich aktuell höre. Deswegen, weil die halt einfach Geburtstag haben, habe ich mir noch ein bisschen reingehört. Ja, und der Martin, wenn der sein Gerät anschaltet? Tja, du, wenn ich hier mein Gerät einschalte, das passt so schön gerade. Also wirklich. Ja, ich begebe mich ja manchmal auf die Suche, so was gibt es denn da noch so bei iTunes so für Podcasts und was ist denn gerade so in der Rangliste ganz, ganz oben, so in den Top-Charts oder so? Und was mussten meine vertränten Augen da sehen? Das Ganze heißt Sexvergnügen und sind zwei Damen, die haben ein Vorspiel gemacht von 2 Minuten 24 und eine erste Folge, warum Frauen fremdgehen, von 23 Minuten 5. Und selbstverständlich bist du mit so einem Ding natürlich gleich auf der 1. Das ist ja klar, oder? Ist einzusehen, ja. Sex sells. Ja. Genau, also wenn ihr die 2 Minuten 24 gehört habt, dann wisst ihr eigentlich schon, worum es geht. Es ist ein bisschen flachassig. Also, ja, ich weiß nicht. Also ästhetisch für die Ohren ist irgendwie anders, aber es ist, ja, es ist klar, dass sich das viele anhören. Das ist, da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Die eine macht ihre Möpse auch noch frei, angeblich in der Sendung, und die andere bestaunt diese. Dass du damit Quote machst, das kann ich mir also auf jeden Fall gut vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe das auf jeden Fall mal abonniert und das habe ich gerade angehabt, ja. ist ganz witzig, wenn du sowas in der Bahn hörst. Ja. Ja, also Sexvergnügen. Na also. Haust du mir einen kleinen Link unten in den Chat? Ja, kann ich machen. Dann hau ich das auf die Shownotes. Ja, mache ich. Dann würde ich sagen, mit diesem Highlight der Podcast-Geschichte würde ich mich an der Stelle verabschieden. Ich ziehe jetzt mein Hemd aus, nur für nee, das ist nicht, das ist glaube ich nicht so der Urlaub. Ja, ich hatte ja schon mal eine Absage probiert, aber wir haben ja dann nochmal einen Einstieg gemacht. Aber ja, es war ja ein bisschen Meter heute. Raucherbalkon wird ab und an mal ein bisschen Meter. Aber es brannte halt heute laut Twitter, dass wir mal über Soundcloud reden. Ja. Von meiner Seite her sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an den Martin und wie immer auch an den Klaus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.